In dem kleinen Glaskasten vor dem Gemeindehaus von Oersdorf hängt ein Plakat. Refugees Welcome steht darauf geschrieben. Hier, nur wenige Schritte entfernt, wurde am Donnerstagabend Joachim Kepschul, der Bürgermeister des 1000-Seelen-Ortes, von einer unbekannten Person niedergeschlagen. Den 61-jährigen Kommunalpolitiker hatten in der Vergangenheit mehrfach Bombendrohungen und rassistische Parolen erreicht. Hass auf Flüchtlinge und deren Unterstützer also ein Motiv? Schleswig-Holsteins Innenminister Stut warnt vor schnellen Schlüssen und stellt klar: Die Ermittlungen gehen in alle Richtungen. Das drängt sich im Moment durch den Ablauf der vergangenen Wochen auf, dann in diese Richtung natürlich auch zu ermitteln und vielleicht auch im ersten Blick zu ermitteln. Aber es ist nicht von meiner Seite aus jetzt schon so weit, dass wir sagen könnten, das wäre dann auch entsprechend zu bestätigen. Ganz im Gegenteil. Es gehe Kepschul den Umständen entsprechend gut, so Innenminister Stut. Der parteilose Politiker habe signalisiert, dass er in den nächsten Tagen das Krankenhaus verlassen werde. Noch am Donnerstagabend war Kepschul im Krankenhaus von Beamten der Kriminalpolizei vernommen worden. Am Donnerstagabend stand im Gemeindehaus von Oersdorf die Sitzung des Bauausschusses an, die wegen Drohungen zuvor bereits zweimal abgesagt worden war. Deswegen waren Beamte vor Ort. Kurz nach 19 Uhr sei der Bürgermeister noch einmal zu seinem Auto gegangen, um einen Laptop zu holen. Als er sich in seinem Wagen beugte, wurde er von einem unbekannten Täter angesprochen und kurz darauf mit einem Schlag gegen den Kopf verletzt, so die Polizei. Vermutlich mit einem Kantholz oder einem Knüppel. Kepschul verlor dabei kurz das Bewusstsein. Es sei nicht vorhersehbar gewesen, dass der Bürgermeister nochmal das Gemeindehaus verlassen werde, um zu seinem Auto zu gehen, so Innenminister Stut. Dass man vielleicht hinterher hätte sagen können, es wäre ganz gut gewesen, wenn ein Polizeiposten hätte noch woanders stehen können, um zum Beispiel auch den Parkplatz im Feuerwehrgerätehaus im Blick zu haben. Ja, das hätte man vielleicht hinterher, ist man wie oft immer schlauer. Es bestand dazu keine Veranlassung, es war abgestimmt, wie die Sicherungsmaßnahmen hier vor Ort sein sollten. Bei der Sitzung im Bauausschuss sollte es unter anderem um die Umgestaltung eines Hauses der Gemeinde gehen. Zu Hochzeiten der Flüchtlingssituation war dieses Haus ins Spiel gebracht worden, um dort Flüchtlinge unterzubringen. Doch von dieser Idee sei man schon länger abgerückt, wurde am Freitag mehrfach betont, wegen der sinkenden Flüchtlingszahlen. Der Täter sei da offenbar einem Irrtum aufgesessen, sagte Gemeindevertreter Markus Kort. Bis heute gibt es nach Angaben des früheren Bürgermeisters Wilfried Mündlein keine Flüchtlinge in Oersdorf. Mündlein war bis 2013 fast 20 Jahre lang Bürgermeister des Dorfes. Am Freitagmorgen hat auch er eine Droh-E-Mail erhalten und liest vor: Wer jetzt noch immer nicht hören will, wird bestimmt wieder fühlen. Aus Knüppel wird Hammer, aus Hammer wird Axt. Demokratie gleich Herrschaft des Volkes. Flüchtlinge aus sicheren Drittstaaten sind keine Flüchtlinge, das sind alles illegale Einwanderer. Wer Illegale unterstützen will, macht sich strafbar. Das Urteil wurde gesprochen auf Bewährung. Unterschrift Knüppel, Hammer, Axt, Auer. Nach dem Angriff auf den amtierenden Bürgermeister Kepschul ermittelt nun der Staatsschutz. Innenminister Stut betont derweil: Das darf in einer Zeit, auch in dieser Zeit, nicht passieren. Demokratie muss wehrhaft sein.